Und jetzt gibt Podcast Triple Play. Drei Lieder, nur Musik, kein Quatschen. El Salvador, Arquímedes Reyes. Me queda nada. Sendung Nummer 28, Programa 28. Venezuela, Desorden Público, Simón Guacamayo, Programa número 5, Sendung Nummer 5. Hey, hey. Sinadipsia, programa número 22. Sendung Nummer 22. www.podcasteando.tk Die beste Indie-Musik der Welt www.punkepodcast.tk.